Menschen alle grau. Schau ihn bloß nicht in die Augen, sie weichen dir nur aus. Mir wird dabei flau, sitzen da und träumen, und es hört nicht auf. Noch weitere 3 Monate, ihren Sommertraum.